stehe am Strand, genauso wie du. Sehe nicht nur der Sonne, sondern auch deiner Schönheit zu. Du bewegst dich so fließend, leidest fernab an mir vorbei. Die Wassertropfen reflektieren, funkeln dein inneres Wesen. Du hast den perfekten Körper, die Königin am Strand. Lauf in meinem Geist zu dir und wünsche mir deine Hand. Müsste sie halten, um dabei deine Wärme zu spüren. Hab nur noch Augen für dich, würde dich so gern berühren. Bevor der Wille kapituliert, geh ich rüber zu dir. Ich sage dir ein nettes Hallo, wie geht es dir? Dein Gesicht, pure Schöpfung. Wer hat dich erschaffen? Du siehst in meine Seele und beginnst zu lachen. Das beste Zeichen. Wohl nervös, mein Handy aus der Tasche. Doch etwas ist anders an diesem Tag. Jetzt nicht hier, sie greift ein Stift von der Bar. Während ich den Kopf verliere, da ist ja meine Nummer, alles klar diktiert. Nimmt ihren rechten Unterarm, um's darauf zu notieren. Sag danach freundlich zu mir, so kann ich's nicht mehr verlieren. Wenn du Lust hast, können wir später ja mal telefonieren. Ich muss jetzt los, sie geht, ohne mich dabei zu blamieren. Steh noch länger an der Bar, denk an ihr halbtrockenes Haar. Sie ist was Einzigartiges, nicht nur da war ich sicher. Sie gehörte wohl zumal in der Frauenbewegung. Schau mal fett auf die Uhr, meine Zeit wäre bald um. Sagt mir meine innere Stimme, das begreifen überflüssig. Doch was weiß sie über mich? Vielleicht weiß sie mehr als ich, ich verliebe mich. Sekunden ziehen vorüber, fühlen sich an wie Ewigkeiten. Wenn sie anrufen sollte, wie soll ich mich dann verhalten? Mein Blick schweift zu einem Flairlicht, stark erkennbar an der Bar. In der Spruch leuchten sichtbar, Pärchen heute zwei klein. Den ganzen Abend lang, da wusste ich noch, heute fängt ein neues Leben an. Königin für einen Tag, Königin für eine Nacht. Habe mich in dich verliebt, grad diese Liebe gibt mir Kraft, ja. Königin für einen Tag, Königin für eine Nacht. Habe mich in dich verliebt, grad diese Liebe gibt mir Kraft. Jetzt halte ich mich in meinem Hotelzimmer auf, noch nass von der Dusche, emotional total drauf. Alles dreht sich in undefinierbaren Farben, verschaffen mir reine Durchsicht, hinterlassen Erfassen und Gaben. Höre das Klingeln meines Mobiltelefons, ergreife es, was zählt. Ihre Stimme fragt, wo ich wohne. Ich nenne spontan einen Platz, der müsste gerade ruhig sein. Wie wär's mit einem kleinen Date? Ich lade dich dort zu etwas ein, sie willigt ein. Fragt dann schließen, ob du macht oder neu. Ich würde sagen, die Golden mit, ich glaub's, hat nur mich sondern auch sie gefreut. Nimm mal mein Zeug, nicht wirklich viel. Wichtig war die Personality. Die Musiker auf dem Platz begleiten die Dämmerung. Sie war ein unbezahlbarer Schatz, der dir stoppt, kurz in Drehung. Mir stockt der Atem, als sie mir den Flyer zeigt. Unmöglich ist zu übersehen und uns im Chaos zusammen treibt. Wir brechen auf und tauchen Cocktails im Bauch. Ab in der Party des Jahres, weil die Entwicklung das braucht. Die Tisch der sehen uns als Paar, Stempel 2 für 1. So gesehen sind wir zusammen, noch mit der Wahrheit allein. Die Atmosphäre um uns herum nimmt uns gar nicht mehr wahr. Wir unterhalten uns auf Stumm. Die Liebe von uns ausgeht, ist sofort bemerkbar. Sie wird unbändig stärker, unsere Lippen treffen sich. Und ich weiß, Samuel ist da mit seinem Pfeil und seinem Bogen. Es fühlt sich an wie auf Drogen. Ich bin mit dir im siebten Himmel. Es gibt keine Anzeichen für Mogen. Also gibt es doch den perfekten Moment im Leben. Aber dann dauernd hinterher und ihn nur einmal warten. Königin für einen Tag, Königin für eine Nacht. Habe mich in dich verliebt, grad diese Liebe gibt mir Kraft. Königin für einen Tag, Königin für eine Nacht. Habe mich in dich verliebt, grad diese Liebe gibt mir Kraft.